Verursachen vielleicht die dunklen Wolken den Blitz? Wir spekulieren, vergleichen die wahrgenommenen Informationen mit Dingen, die wir kennen. Ein Blitzeinschlag ist sehr destruktiv. Das Grollen klingt aggressiv, bedrohlich, ähnlich einem knurrenden, brüllenden Tier. Wenn tatsächlich ein Wesen den Blitz verursacht haben sollte, muss es sehr wütend sein, aber auch mächtig. Verursacht vielleicht die Wut eines Gottes die dunklen Wolken? Wir projizieren. Ist das Ganze vielleicht eine Strafe? Ist es unsere Schuld? Können wir daran etwas ändern? Indem wir versuchen, die Inhalte, die wir wahrnehmen, in logische Sinnzusammenhänge zu bringen, also eine Geschichte daraus stricken, machen wir uns die Wirklichkeit überhaupt erst zugänglich. Wir narrativieren, genauer gesagt, die mittleren Etagen unseres zerebralen Hochhauses, die das Storynetz bilden, narrativieren. Doch sobald die neuen Eindrücke mit einem so ergibt das Sinnstempel versehen und abgeheftet sind, sorgt eine Art innere Verordnung dafür, dass wir aufhören, immer weiter zu spekulieren. Eine geistige Regel, die der Moralpsychologe Jonathan Haidt »The Make Sense Stopping Rule«, also gewissermaßen die »Ergibt Sinn, Grübeln, Einstellen«-Regel nennt. In dem Moment, wo wir eine passende Schablone, eine Erklärung für einen Input gefunden haben, die uns plausibel genug erscheint und eine Situation für uns damit ausreichend Sinn ergibt, stellen wir das Nachdenken darüber ein. Wir sparen unsere geistigen Ressourcen. Das Austauschen dieser Schablone ist so anstrengend, dass unser Kopf es unter allen Umständen versucht zu vermeiden. Kendall Haven fasst das Phänomen so zusammen. Das Gehirn wandelt rohe Erfahrungen in Form von Geschichten um und denkt, grübelt, erinnert und handelt dann auf der Grundlage der selbst erschaffenen Geschichte, nicht auf der Grundlage der eigentlichen Eingangserfahrung. Das bedeutet, Informationen werden zu Geschichten gemacht, bevor sie unser Bewusstsein erreichen. Anders ausgedrückt, alles, was wir denken, ist eine narrativierte Interpretation von Informationen. Alles, was wir bewusst wahrnehmen, ist ein von unserem eigenen Gehirn gebautes, geistiges, trojanisches Pferd.